bin ich jetzt hier. Schön, schön, dass du hier bist. Mit Daniel Düngel. Hi. Richtig? Ja, klar. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf, dass du die Zeit nimmst. Sehr, sehr gerne. Hat ein bisschen gedauert, ne? Aber wir haben es hinbekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich seit ein paar Wochen angekündigt. Ja, genau. Genau. Und das ist für uns positiv, da sich in der Zwischenzeit ja noch mehr Thematisches angesammelt hat, was wir jetzt ansprechen können. Aber fangen wir erstmal damit an, dass du Vizepräsident des Landtags bist. Das bist du ja nicht immer gewesen. Nee. Deswegen vielleicht erläuterst du einfach mal kurz deinen Weg im Prinzip von nach dem Abi bis hierhin. Oh Gott, das ist ja schon so lange her. Dann fühle ich mich immer so alt, wenn ich darüber reden muss. Gut, ich versuch's mal und hoffe, dass ich nichts vergesse. Wobei eigentlich mein beruflicher Werdegang relativ einfach ist. Ich habe halt nach dem Abi eine klassische Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. Ja. Das war 1995 dann. Und nach 3 Jahren eben Prüfung gemacht und bin eigentlich seitdem immer im gleichen Unternehmen beschäftigt gewesen. Zwar in unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Geschäftsstellen und so weiter. Habe mich da von der Karriere her natürlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Und war da bis zuletzt jetzt halt auch tätig. Zuletzt als Büroleiter in der Geschäftsstelle in Mettmann. Ja. Und seit Mai sitze ich jetzt erstmal hier im Landtag. Ja. Habe glücklicherweise das Mandat eben erringen können über die Landesliste. Und ich weiß natürlich nicht, was du wissen willst, was deine Zuseher wissen wollen und interessiert letzten Endes. Bei den Piraten selber bin ich halt eben seit ungefähr 3 Jahren, seit etwas mehr als 3 Jahren. Mhm. Zum Zeitpunkt der Wahl waren es fast genau 3 Jahre, also Mai 2009 bin ich eingetreten. Ja. Und habe da ja viel bei den Piraten bislang gemacht. Zuletzt eigentlich hauptsächlich aktiv eben im Presseteam hier in Nordrhein-Westfalen. AG Öffentlichkeitsarbeit. Habe da sozusagen die Vertretung von Achim Müller gemacht als Pressesprecher, also er Pressesprecher und ich sein Vertreter. Das heißt, wir haben im Wahlkampf viel telefoniert miteinander, aber halt auch eben mit vielen, vielen Pressevertretern. Ja. Und das habe ich ja auch hier in der Fraktion dann anfänglich gemacht, bis wir eben dann sozusagen professionelle Unterstützung bekommen haben durch den Ingo Schneider und den beiden weiteren Pressereferenten dann hier. Ne? Ja, Vizepräsident. Ist eben an uns herangetragen worden, dass es bislang so Usus war, dass eben jede Fraktion einen der Vizepräsidenten stellt. Ja. Die stärkste Fraktion stellt den Präsidenten des Landtags oder jetzt in dem Fall die Präsidentin des Landtags. Alle anderen Fraktionen stellen einen Vizepräsidenten. Wir haben das hier in der Fraktion diskutiert. Das war dann, ich glaube, sogar das erste Amt sozusagen, was wir gewählt haben. Das allererste. Ja, genau, okay. weil dieses Amt schon in der konstituierenden Sitzung halt eben auch gewählt wurde. Ja, da gab es viele Bewerber bei euch in der Fraktion? Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten drei okay. oder vier, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Weißt du noch, wer da mit im Rennen war? Also auf jeden Fall war der Dietmar Schulz mit im Rennen. Ich meine, es wäre noch der Thorsten Sommer gewesen. Ich bin mir jetzt unsicher, wenn ich ehrlich sein soll. Okay. Müssten wir sonst nachgucken, steht auf jeden Fall in unseren Protokollen drin. Bin dann eben mit ordentlicher Mehrheit in dem Bereich gewählt worden. Ja. Ich glaube, ich hatte 16 oder 17 Stimmen. Aus welchem Grund wolltest du das machen? Warum ich das machen wollte, ist... Ich hab bisher Versammlungsleitungen, habe ich ja auf dem einen oder anderen Landesparteitag oder auf Kreisparteitagen und Kreisversammlungen halt schon gemacht. Das ist eine Sache, die mir liegt, die ich gerne mache. Ja. Und insofern hatte ich hier halt auch gesagt, das mache ich hier auch, weil das ist nun mal ein Kern der Tätigkeit als Präsidium, eben die Sitzung hier zu leiten, die Plenarsitzungen zu leiten. Und von daher hatte ich gesagt, das kann ich gut machen. Ich glaube, dass ich auch fähig bin, relativ objektiv Dinge halt eben auch zu betrachten. Also nicht, ein Stück weit Abstand auch schaffen kann zu Piraten oder zu sehr piratigen Ansichten, wenn es eben darum geht, auch irgendwie Dinge oder Inhalte irgendwie zu vermitteln, so wie das im Präsidium, im Ältestenrat dann auch, was damit zusammenhängt. Also objektiv halt auf vielfach, die Piratenpolitik vielfach gucken, häufig ist. Ja, objektiv auf die Piratenpolitik gucken und eben objektive gemeinschaftliche Lösungen mit den anderen Fraktionen dann auch irgendwo zu erarbeiten. Ja. Das sind eben Aufgaben, die im Präsidium halt eben anstehen, die im Ältestenrat anstehen, die ich ganz konkret natürlich vorne habe, wenn ich die Sitzungsleitung habe. Ja. ich kann natürlich nicht einen Piraten, der vielleicht gerade redet oder der gerade einen Zwischenruf oder irgendwie sowas macht, anders behandeln als, ja, was weiß ich, ein Abgeordneten von der CDU. Ja? Mhm. Insofern gehört da natürlich eine gewisse Neutralität dann einfach auch dazu. Und ich glaube, die kann ich ganz gut aufbringen dann eben in dem Ort. Das heißt, diese Aufgabe, das ist einmal diese Versammlungsleitung sozusagen bei den Plenarsitzungen und dann Ältestenrat, hast du erwähnt, und Präsidiumssitzung. Also es gibt ja so zwei, drei Bereiche. Also zum einen, du hast gerade gesagt, die Plenarsitzungen, das ist auch fest aufgeteilt. Wir wechseln immer im Stundentakt uns ab. Ja. Das heißt, das rotiert immer wieder durch und jeder hat dann irgendwann sein Stündchen, wo er dann halt da eben oben sitzt und in dem Moment Sitzungs... Ja. Das ist auch ein bisschen ständige Position, weil ich habe das ja letztens gesehen, da hat der Frank Herrmann gesprochen, das saß halt hinter dem und das war so, ja, ganz entspannt, so zwischendurch aufs Handy geguckt und... Das ist schon cool. Also ich habe jetzt relativ viel positives Feedback auch bekommen, so von den anderen Parteien oder auch hier von der Landtagsverwaltung, dass ich das ganz gut gemacht hätte, so fürs erste Mal oder für die ersten Male. Natürlich ist es ein cooles Gefühl, da oben zu sitzen und du leitest hier den Landtag in dem Moment, ne? Ja. Das Plenum. Ja. 237 Abgeordnete oder 236 dann ohne mich... sind sozusagen da irgendwo von deiner Versammlungsleitung da irgendwie abhängig und du kannst schon ein bisschen Dinge eben beeinflussen. Wir hatten das ja auch schon so zu einer oder während einer Sitzungsleitung, wo sehr viele Mitglieder der Regierungskoalition gerade nicht im Saal waren, wo dann eben eine Abstimmung aus Sicht SPD und Grüne dann eben in die Hose gegangen ist, ja, wo mehr aus der Opposition dann tatsächlich dann da waren. Wo du dann natürlich auch oben eine Entscheidung halt eben treffen musst, ne? Wo eine relativ knappe Mehrheit dann letzten Endes da war und der Sitzungsvorstand entscheidet dann halt eben, ob eine Mehrheit da war oder ob gegebenenfalls ausgezählt werden muss. Oder Hammelsprung gibt es ja dann hier in NRW, diese lustige Variante, wo die dann durch die Türen wieder reinkommen. Ah, okay. Die hat es im Plenarsaal bestimmt schon mal gesehen, dann gibt es ja diese Ja-Nein-Enthaltung-Türen, ne? Und dann kommen die im Prinzip dann durch diese Türen sozusagen wieder rein und werden dann namentlich dann auch gezählt. Das ist dann in die Hose gegangen, also diese Abstimmung für die... Für SPD und Grüne ist in die Hose gegangen, da waren halt relativ viele gerade, was weiß ich, Mittagessen, Rauchen, wo auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls waren mehr von der Opposition dann tatsächlich. Und dann, worum ging es da? Ging es um ein Gesetz oder um was ging es da? Ich muss ganz ehrlich passen in dem Moment, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Antrag war. Das war kein Gesetzesantrag. Ich meine, da ging es damals um irgendeine Fristenverlängerung für irgendwas. Ich müsste tatsächlich jetzt nachschauen, was das inhaltlich war. Aber auf jeden Fall ist es halt auf jeden Fall ist es halt nicht abgestimmt oder ist halt negativ abgestimmt worden. Aufgrund dessen, dass die Abgeordneten vielleicht ihre Pflicht zur Anwesenheit ein wenig zu leger betrachtet haben. Ja, so kann man das schön sagen. Ja. Okay, jetzt Ältestenrat und Präsidium sitzen. Ja. Was ist das genau? Also der Ältestenrat bereitet im Prinzip die Plenarsitzungen hier vor. Ja. Der Ältestenrat ist sozusagen das, ich glaube, so kann man das sagen, so das höchste Gremium, was im Landtag irgendwie existiert. Der Ältestenrat bestimmt über die Tagesordnung für die Plenarsitzung, also fasst die entsprechenden Wünsche von den Fraktionen zusammen, einigt sich, wobei das meist vorher dann eben interfraktionell schon abgesprochen wurde, auf die entsprechenden Redezeitenblöcke, da wird das Ganze offiziell verabschiedet. Ne? Die parlamentarischen Geschäftsführer sitzen irgendwann vorher zusammen und sagen, ja, zu dem Thema möchten wir reden, möchten wir nicht reden. Und der Ältestenrat verabschiedet diese Dinge und beschließt dann letzten Endes die gültige Tagesordnung für die Plenarsitzungen dann. Mhm. Das ist quasi so eine organisatorische Zusammenarbeit zwischen den Parteien und das Ganze am Laufen. Genau, da sitzen die Präsidiumsmitglieder, die fünf. Ja. Da sitzen die parlamentarischen Geschäftsführer, die Fraktionsvorsitzenden und aus den größeren Fraktionen noch ein paar zusätzliche, damit eben diese Mehrheiten auch da. Das ist schon eine größere. Ist eine größere Gruppe, da sitzen, ich weiß nicht, 20, 25 Leute oder sowas sind das, glaube ich, insgesamt. Genau, aus allen Fraktionen. Ist man sich da eigentlich einig, also dass man sich da im Tonfall nicht begegnet, weil man weiß, man muss das Ganze irgendwie organisieren, oder ist das schon so, dass dann manche versuchen sich durchzusetzen mit welchen Dingen auch immer, also gibt es da irgendwas, was man... Ich muss vorwegschießen, diese Sitzungen des Elternrats sind halt eben nicht öffentliche Sitzungen und sind demzufolge auch vertraulich zu behandeln. Okay. Aber ich kann dir versichern, also jetzt bisher in den Ältestenratssitzungen, die ich jetzt miterlebt habe, gab es nicht irgendwelche Streitigkeiten. Also da waren die Unstimmigkeiten zwischen den Fraktionen sind dann eigentlich vorher schon besprochen worden. Ne? Mhm. Und dem Ältestenrat liegt dann meist wirklich schon eine abstimmungsfähige Lösung vor, die wir dann vorhaben können. Der Ältestenrat beschließt ja nicht über irgendein Gesetz, sondern der beschließt dann letzten Endes, dass zu irgendeinem Gesetz so und so lang geredet werden darf in der Plenarsitzung. Ja. Also so der, von daher gibt es da meistens halt eben schon so eine Konsensmeinung, die dann irgendwo dann auch beschlossen wird. Also bislang waren die relativ unspektakulär. Es gibt Rührei, wenn man morgens da ist. Okay. Das ist ganz nett. Ich bin in der zweiten Ältestenratssitzung mit einer Flasche Mate dann, die extra für mich da sozusagen angeschafft wurde, begrüßt worden. Danach gab es sie dann auch im Landtagsrestaurant. Darfst du dir das dann bestellen, was du dort trinken möchtest vorher? Wie ist das? Ja, es ist so, die Fraktionen richten oder alle Fraktionen richten diese Ältestenratssitzungen aus. Ja. Ne, das heißt, irgendwann sind wir auch als Piraten dann dran und die sorgen dann halt für die Getränke. Und jemand war dann so zuvorkommend, hat gemerkt, so die Piraten trinken gerne Mate. Ja, das hat dann der Kantinenbetreiber gemacht, der dann das besorgt hat. Kurz danach gab es die dann ja auch hier die gibt es ja jetzt auch hier im Restaurant zu kaufen, ganz normal. Ne? Ja, da hat sich ja der Robert Stein. Ihr habt den Landtag verändert. Robert Stein hat sich da eingesetzt. Das ist also eine der ersten Veränderungen, die wir durchsetzen konnten. Ja, Martin im Landtag. Ja, es gibt auch noch andere Veränderungen im Landtag, auf die ich gerne gleich noch zu sprechen kommen möchte. Aber im Prinzip, also ich meine, dazu erstmal, dieser Ältestenrat, da geht es darum, dass ihr organisatorisch zusammenarbeitet und arbeiten möchtet. Das heißt, es geht schon darum, dass man sich auch verständigt. Genau. Also ist das eine diplomatische Angelegenheit durchaus. Ja, kann man so sagen. Vizepräsident, ist das nicht irgendwie auch voll geil? Also ich meine, hast du nicht so dieses Gefühl von wegen so, ja geil, Alter, hier, guck mal meine Visitenkarte, check mal aus. So. Also ich habe natürlich, steht dieser Titel auch auf der Visitenkarte drauf. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist teilweise sogar eher peinlich. Ne? Ja. Ja, nee, also nicht ganz ernst gemeint, aber hier im Haus hat dieser Titel eine recht hohe Bedeutung. Ja. Ne? Also das ist auch so von den Mitarbeitern, aus der Verwaltung und so weiter, das ist schon, das hat eben das Präsidium des Landtags, also es hat schon eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Die sitzen dich ja auch alle, ne? Sagen Herr Düngel oder sagen die sogar Herr Vizepräsident? Was sagen die denn? Nee, meistens eigentlich Herr Düngel. In der Plenarsitzung wird man ja, gerade vorne sitzt, wird man mit Herr Präsident oder Frau Präsidentin dann bei der Frau Göring angesprochen. Ja, das ist auch ein bisschen strange, ne? Weil so unter Piraten duzt man sich dann oder vielleicht spricht man sich sogar vielleicht mit einem Nickname oder sonst irgendwas an und da wirst du als. Aber ich meine, das ist ja cool, ne? So Herr Präsident. So. Also dann denke ich mir so, Präsident, korrekt. Also wenn alle jetzt so zu mir ankommen, das gefällt einem doch dann nicht, oder? Also findet man das nicht cool dann auch. Also mir persönlich bringt das jetzt nichts. Ja. Ne? Also, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, hey, das ist jetzt toll, dass mich jetzt hier jeder irgendwie mit Präsident anspricht. Das verändert einen jetzt nicht, dass man nicht gegenseitig gar nicht. Also, um Gottes Willen, nee, klar. Ja. Natürlich machst du das so zwischendurch kommt das immer mal, ne? Ja. Spaßeshalber. Wenn wir hier beim Flur laufen oder sowas, ne? Wenn dann irgendwie einer zu mir hinkommt und dann sage ich natürlich schon, dass ich mit Präsident angesprochen werden möchte. Ja. Nein, Spaß. Also da machen wir uns fraktionsintern eigentlich eher einen Gag draus. Ist das denn etwas, das man ignorieren kann? Also jetzt sagen wir unter euch 20 Piraten, diese Hierarchie, die da rein theoretisch dahinter stehen würde, so Fraktionsvorsitzender, Vizepräsident, diese Sachen. Ist das etwas, das man ignorieren kann in der täglichen Arbeit? Also fraktionsintern können wir das, glaube ich. Ich persönlich mache das, weil ich sehe mich jetzt nicht irgendwie als den besseren Abgeordneten als irgendjemand anders, ne? Oder auch unsere Vorstandsmitglieder, den Joachim Paul oder was jetzt als Fraktionsvorsitzender, der ist für mich jetzt nichts anderes als, was weiß ich, der Kai Schmalenbach, der ja ganz normaler Abgeordneter ist. Ja. Die sind ja alle für mich gleichberechtigt. Ja? Ja. Ich denke, dass das alle anderen fraktionsintern genauso sehen. Ja. Im Haus selber ist es ein bisschen anders. Im Haus sind halt schon die Strukturen so auf solche Sachen ausgelegt, ne? Dass die eben mit dem parlamentarischen Geschäftsführer sprechen, mit dem Fraktionsvorsitzenden, mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten. Ja. So für die anderen ist das schon irgendwie wichtig. Für uns fraktionsintern hat das eigentlich Ja. Ich glaube, so gar keine Bedeutung. Ja, meinst du nicht, dass die Umstände das dann irgendwie mit der Zeit mit sich bringen? Weil es sind ja auch nur so Sachen, zum Beispiel dein Büro hier, das sehr schön ist, sehr groß, sehr geräumig, ja. Das auch deutlich, nicht deutlich, das sieht schon anders aus als bei anderen Abgeordneten. Du hast halt dieses ganze große Ding hier für dich, das ist ein Vorraum. Ich kann ja auch gar nicht direkt zu dir reinkommen, ich muss erst quasi durch das Sekretariat hindurch. Ja. So, bei anderen Abgeordneten ist ja so, da ist die Tür auf und dann sitzen die sich vis-à-vis, die Assistentin und der Abgeordnete. Wobei die teilweise auch Assistent und Abgeordnete in zwei Büros haben, also das gibt es auch. Ne? Das ist ja nicht, ist ja nicht bei allen, dass die unbedingt zusammen im Büro sitzen. Ja. Aber natürlich hast du recht, dass, ich habe hier ein bisschen mehr Platz. Darüber freue ich mich auch, ganz ehrlich. Ne? Ja. Jetzt nicht, dass ich mit dem Andreas nicht in einem Büro sitzen möchte als mein Mitarbeiter, sondern einfach insgesamt. Ich meine, du sitzt jetzt gerade auch hier in der kleinen Besprechungsecke, die man dann halt hier noch direkt mit dem Raum hat. Ja. Das ist gut. Und ich habe auch schon festgestellt, die braucht man ganz einfach. Weil du hast halt zwischendurch einfach Gäste auch hier, ne? die dann einfach zu dir kommen. Und dann ist es schön, wenn du halt eben ein bisschen Platz dann auch im Büro hast und eben nicht auf irgendeinen Besprechungsraum, sag ich mal, im Haus zugreifen musst oder so. Ja. Also von daher, klar, das ist schon eine ganz angenehme Sache. Ja, ich meine, das ist halt luxuriös. Ich sag mal, jetzt diese Besprechungsecke, diese Dinge. Ist es auch so, dass aufgrund deines Amtes als Vizepräsident dann auch Aufgaben du übernehmen musst, die das sozusagen erfordern dann? Dass du sozusagen öfters Besuch hast oder in Gruppen dich unterhalten musst als andere Abgeordnete. Also das ist eben, Aufgabe des Präsidiums ist halt eben auch die Repräsentanz des Landtags nach außen. Ja. Das heißt, die Präsidiumsmitglieder bekommen einfach prozentual deutlich mehr Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen als alle anderen. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann ja auch der oder diejenigen hören, die dann einladen. Ich sage jetzt mal neutral, es gibt ja Veranstaltungen, zu denen gehst du gerne hin, weil dich das vielleicht interessiert. Ja. Und dann gibt es Veranstaltungen, wo du sagst, hey, das brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht, aber das bringt jetzt so das Amt halt eben mit sich, dass du da hingehen solltest. Ja. Ja. Ja, das habe ich mir in dem Moment halt eben mit eingekauft mit dem Job. Ne? Dass du halt, du kannst nicht alle Veranstaltungen absagen, das ist eben ein Teil deines Jobs. Ist Teil jedes. Ist länger auf hier, Entschuldigung. Bitte? Ist länger auf hier? Ja. Weil ich nämlich Pakete unten habe, deswegen. Ah, okay, nee, ist auf. Und ja, danke. Okay. Das war eine Besucherin, das passiert auch öfters. Das war eine Kollegin von der Poststelle. Ah ja. Ne? Die bringen uns ja die Post hier immer hoch. Ja. Und ich hatte jetzt noch Büromaterial bestellt, dann gucken wir oft erst, ob jemand da ist. Ne? Ah, okay. Dass sie nicht mit den Kartons hier vor der Tür stehen. Ja, das ist ja auch die Sache. Ja. Also die Leute laden dich dann ein und das ist ja auch sowas. Die laden dich ja nicht ein, weil die gerne den Daniel mögen. Nee, die laden den Vizepräsidenten. Richtig. Ein. Natürlich, klar. Die laden den Vizepräsidenten ein, die laden den Fraktionsvorsitzenden ein. Ja. Einfach weil diese Struktur so ist, wie sie ist. Denkst du denn nicht einfach auch manchmal so, du Schleimer? Also wenn die jetzt quasi nett zu dir dann ist auf irgendwelche Veranstaltungen. Ja, natürlich. Und so. Natürlich. Das war schon strange. Wir hatten hier die FDP hat ihr Sommerfest hier im Landtag veranstaltet und die haben hier vor dem Plenarsaal eine Bühne aufgebaut, da hat so eine Band gespielt und so weiter und irgendwann hat dann Christian Lindner als Fraktionsvorsitzender so eine Begrüßungsrede klassisch halt eben gehabt und dann wirst du plötzlich in dieser Begrüßungsrede halt eben separat begrüßt, ne? So von irgendwie, wir begrüßen den vierten Vizepräsidenten des Landtags und so weiter, Daniel Düngel. Das du warst der einzige Pirat auf der Veranstaltung? Oder? Nee, wir waren ein paar andere Piraten auch noch da. Ich war so längst nicht alleine. Aber du wirst halt eben in dieser Funktion, du bist halt Präsident. Das ist, sowas kannst du auch, das kannst du googeln. Ich habe das nämlich auch gesehen bei der FDP, da, auf der Internetseite, wurdest du nämlich auch namentlich erwähnt. Genau. Unter anderem Besucher, eben Daniel Düngel von der Piratenpartei. Genau, und wenn da noch andere gewesen sind, dann ist das ja eigentlich dann von dir nicht erwähnt, waren die unwichtig. Genau, die sind dann für die, das ist das, was ich eben gesagt habe, also fraktionsintern hat das, glaube ich, keine Bedeutung, aber außerhalb unserer Fraktion ist das bedeutend. Ja. Die begrüßen halt eben den Vizepräsidenten, du hast gesehen, eben in der FDP-Pressemitteilung steht das separat, dass ich da drin war, damit dabei war, ich war, glaube ich, eine Stunde, anderthalb da, aber man ist halt eben da gewesen. Das ist schon, Ja, das macht man anscheinend so. Ich habe das mal gegoogelt, ja. wie das so ist. Und ich habe irgendwo seine Liste gefunden. Da steht dann aufgelistet, in welcher Reihenfolge man zum Beispiel in so einer Begrüßungsrede Leute begrüßt. Ach. Und da steht dann irgendwann tatsächlich, ich sage jetzt einfach mal unter Punkt 80 oder irgendwie sowas, ja. Vizepräsidenten der Landtage. Und also steht halt relativ Bundespräsident und so weiter und was weiß ich nicht, halt Amtsinhaber aus ja. anderen Ländern und sowas, Vertreter. Kirchenvertreter und so weiter und so fort. Das steht alles so komplett aufgelistet und irgendwann steht dann da tatsächlich auch Vizepräsident. Dass man, das ist halt eben gang und gäbe, dass dann halt auch eine entsprechende Begrüßung erfolgt. Das ist bestimmt schon oft genug gehört oder auch hier in den Plenarsitzungen. Ist ja auch, wenn da die Eröffnung ist, dann wird auch erst gesagt, ja, der, was weiß ich, türkische Generalkonsul ist heute bei uns, der wird halt eben begrüßt und der und der und der und der. Ja. Was weiß ich, ehemaliger Ministerpräsident und so weiter. Da gibt es halt eben eine Rangfolge dann auch. Ja. Und da gehörst du als Vizepräsident dann eben einfach dazu. Kannst nichts dafür, das ist einfach so. Ja, das ist, glaube ich, auch irgendwo qualifiziert. Ne? Das ist quasi offiziell, was alle Diplomaten dann beachten eben und so. Genau. Das zieht sich dann durch. Richtig. Verdienst du eigentlich auch mehr als die anderen Abgeordneten? Ja, interessantes Thema. Darüber haben wir ja bei den Piraten in den letzten Tagen viel gesprochen. Klar. Was heißt klar? Also ja, es ist so, ich bekomme für diesen, oder jeder Vizepräsident bekommt einen Zuschlag von 25%. Mhm. Sind also etwa brutto 2.500 Euro. Mhm. Den bekommt man, dagegen kann ich mich, ich sag mal, in erster Linie erstmal auch gar nicht wehren. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt dagegen wehren könnte. Ja, es gibt auch keinen Grund, sich dagegen zu wehren erstmal. Genau, ich hab von vornherein gesagt, dass ich... mir damit was einfallen lassen werde, mir ist klar. Also man muss natürlich erstmal gucken, das sind alles Bruttobeträge. Also ja. Die Beträge müssen ganz normal versteuert werden von jedem Abgeordneten. Es gab ja gestern so einen Bericht bei Sat.1 NRW, der leider nicht ganz so schön dann am Ende war, aber da haben wir das mal durchgerechnet. Hab ich das nicht gesehen. So Pi mal Daumen, wie gesagt, da sind noch so Schätzwerte drin, weil ich habe halt noch nicht die Erfahrungswerte. Wir sind 2 Monate hier, also ich kann auch nicht alles sagen, was auf Dauer so ein Kosten wirklich auftritt. Ich habe mich jetzt ein bisschen an anderen Abgeordneten da gestern so ein bisschen orientiert. Da kommen unterm Strich dann ungefähr 3.400, 3.500 Euro netto dann tatsächlich rum. Beim Gehalt von Abgeordneten? Beim Gehalt, bei meinem Gehalt, auf mein Gehalt berechnet. Okay. Da ist dann eben schon alles abgezogen. Also du finanzierst ja zum Beispiel ein Wahlkreisbüro selber. Ich habe heute Morgen erst mal wieder ein Wahlkreisbüro in Oberhausen angeguckt. Das wird so ein Kostenfaktor sein. Ich sage jetzt auch mal zwischen 600 und 800 Euro. Mhm. Je nachdem, wie groß es dann tatsächlich sein wird, was an Nebenkosten da kommt. Das sind eben Punkte, die zahlst du halt eben selber dann aus diesen Abgeordnetenbezügen. Ja. Also, um auf die Frage zurückzukommen, sind 25% halt eben mehr brutto. Mhm. Mir ist selber bewusst dadurch, und da komme ich jetzt so ein bisschen auf diese Diskussion, die es in den letzten Tagen gab, was Mandatsträgerbeiträge und so weiter angeht. Natürlich ist mir bewusst, dass ich dadurch auch ein bisschen mehr spenden werde. Das mache ich sowieso. Ich habe vorher schon als leitender Angestellter gespendet. Ich habe an die Piraten gespendet, immer in Wahlkampfzeiten oder wenn halt irgendwie was war. Ich habe außerhalb der Piraten halt auch schon immer was gespendet. Ich habe schon angefangen, das auf meiner Blogseite so ein bisschen mal aufzulisten. Das ist längst nicht vollständig. Das ist einfach ich habe noch was gesehen. Ja, nochmal begonnen. Das, ja. Und ja, und das werde ich halt so auch weiter handhaben mit dem, was ich jetzt habe. Ich habe mir vorher natürlich so Gedanken dann auch dazu gemacht, wie, in welchem Umfang das sein wird. Ja. Also ich werde fest natürlich der Partei eben diese 1% Beitrag sozusagen zahlen, der von der Partei eigentlich vorgesehen ist, eigentlich für jeden, 1% des Bruttoeinkommens. Und weitere Beträge werde ich persönlich halt eben dann spenden, wenn ich der Meinung bin, dass es irgendwas Unterstützenswertes gibt. Mhm. Ich habe ja vorgestern einen ersten Blogbeitrag dazu geschrieben, wo ich halt eben auch ganz deutlich gesagt habe, nein, ich werde keine Mandatsträgerbeiträge zahlen, das bleibt auch weiter so. Das ist leider ein bisschen missverständlich teilweise rübergekommen, weil viele dann gedacht hätten, ich würde also gar nicht an die Piraten irgendwie spenden wollen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Ich habe schon dieses Jahr, glaube ich, eine ganze Menge gespendet und da kommt noch einiges sicherlich dazu. Und nächstes Jahr haben wir einen Bundestagswahlkampf zu finanzieren, das ist mir natürlich klar. Das wäre dann eine besondere Rolle auch irgendwo für. Ja, aber das ist halt so, also die Sache, zum Beispiel, also das, was ihr verdient, das sind ja brutto, sind das ja große Summen, wenn man ja, 10.000 Euro oder so. Und das ist deutlich mehr, als ich verdiene. Also ich meine, auch das, was jetzt ein Abgeordneter netto bekommt, ist deutlich mehr als das, was ich habe. Das heißt, für mich persönlich wäre das jetzt ein finanzieller Aufstieg. Ja. So, das hängt jetzt davon ab, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Ja. Denn ich habe mich ja auch mit schon Leuten unterhalten, die gesagt haben, für mich wäre diese Aufgabe hier nichts, da verdient man zu wenig, muss zu viel arbeiten. Ja, die sind dann Freiberufler, EDV-Fachleute. So. Das heißt, es hängt jetzt mal ab, die Perspektive, wie man das betrachtet. Ja, klar. Ja. Jetzt könnte ich indiskret werden und fragen, ob es für dich war es ein Aufstieg finanziell betrachtet oder war das. Ich habe das verblockt. Ich muss mich ein bisschen drum herum schiffen, weil ich weder mein genaues Gehalt bei meinem bisherigen Arbeitgeber so sagen darf. Ja, das ist auch indiskret tatsächlich. Also das ist, wenn du sagst. Natürlich noch, ich muss bei mir auch berücksichtigen, ich habe nun mal Familie, das heißt, ich rede nicht nur über mein Einkommen, sondern rede dann über ein Familieneinkommen. Ich habe mich verbessert, das ist sicherlich so. Aber ich habe mich, wenn ich von der Rechnung ausgehe, die ich jetzt da zum Beispiel aufgestellt habe, nicht viel verbessert. Also ich habe auch vorher, ich sag mal, also ein Nettoeinkommen von mehr als 3.000 Euro dann zur Verfügung gehabt, zu Hause dann eben als Familie. Die brauche ich auch. Ich habe das heute Morgen nochmal geblockt. Ich habe vorgestern geschrieben, dass ich unter 3.000 Euro netto eben nicht hinkäme. Das hört sich erstmal arrogant vielleicht an, weil man sicherlich mit unter 3.000 Euro leben kann. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber man erarbeitet sich ja mit der Zeit einfach Dinge. Ich glaube nicht, ich schwelge nicht zu Hause im Luxus. Ne? Mhm. Wir haben uns halt vor 3 Jahren, wir haben uns ein Haus gekauft, das muss bezahlt werden. Das heißt, allein so dieser Faktor sind monatlich ungefähr 1.500 Euro, der dafür drauf geht. Ja. Das Haus habe ich jetzt nicht am 13. Mai gekauft, an der Landtagswahl, sondern schon vorher und auch vorher finanzieren können. Das ist halt eben so ein Punkt, eine leichte gehaltliche Verbesserung. Aber gar nicht so wesentlich. Es gibt einen wesentlichen Unterschied. Der Unterschied ist, du bekommst dein Gehalt brutto ausgezahlt. Ja. Das heißt, der normale Abgeordnete kriegt halt eben also diese 10.700 irgendwas Euro minus 2.100 Euro Altersversorgung, also Versorgungswerk, was abgeführt wird. Das heißt, jeder Abgeordnete bekommt irgendwo 8.600 Euro überwiesen. Mhm. Ja. Und die hat er halt auf seinem Konto. Ja. Selbst wenn du 10.000 Euro irgendwo brutto in irgendeiner Firma verdienst, bekommst du ja die nicht überwiesen. Ja? Die ganzen Abzüge und so weiter sind dann alle schon so weit runter. Das ist halt hier eben anders. Du musst das selber nachversteuern dann letzten Endes beim Finanzamt. Hier traut man, weil du ja abgeordnet bist. Ja, genau. Also du musst das Geld halt nachher mit einer Steuererklärung entsprechend nachversteuern. Ja. Das heißt, der Unterschied ist, du hast natürlich... du bekommst einen Batzen Geld überwiesen, den hatte ich vorher nicht. Ich hatte vorher nicht 9.000 Euro netto auf dem Konto. Ja? Die habe ich jetzt auch nicht. Ich muss davon eben Steuern abführen. Ja? Dazu gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder lässt das Geld irgendwo liegen oder beantragst eben beim Finanzamt zum Beispiel eine Steuervorauszahlung. Mhm. Das sind eben so die Unterschiede. Deswegen natürlich, du bekommst irgendwo einen großen Betrag, aber da bleibt auch nachher noch eine schöne Summe von über, damit kann man richtig gut leben. Also ich denke schon, dass wir außerordentlich gut bezahlt werden, das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht so, dass jeder hier 10.000 Euro frei jeden Monat zur Verfügung hat und damit machen kann, was er will. Ja. Ich meine, das ist sowieso schwierig, das Ganze abzuwägen und zu beurteilen, weil das ist ja auch so, wenn du draußen bist in der freien Wirtschaft, dann ändert sich dein Einkommen eventuell auch. Du kannst dann aufsteigen. Hier bleibt das ja erstmal bei dem, was du verdienst, richtig? Mhm. Obwohl natürlich man auch sagen kann, wenn du einem Politiker gute Leistungen bringst, dann kann es sein, dass sich danach neue Jobmöglichkeiten ergeben, sagen wir mal, in der Wirtschaft. Das ist ja jetzt wäre nicht das erste Mal. Es ist aber alles jetzt irgendwie ins Blaue hinein fantasiert. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube so, weil es geht ja jetzt darum, dass der Bundesvorstand da angeregt hat, dass man halt eben freiwillig verpflichtend eine freiwillige Zwangsabgabe abgibt, oder? Mhm. Ne? 2.500 Euro oder sowas standen da am Raum, glaube ich. Genau. Und ich glaube, die Philosophie, die dahinter steckt, ist einfach die, dass ihr euch zur Wahl gestellt habt und ihr seid ja nicht alleine hier hingekommen, sondern die Partei hat sich quasi hier reingetragen. Ne? Also alle zusammen, genau. Und ihr habt quasi eine Vertreterfunktion, das heißt, diese ganzen, den Luxus in Anführungsstrichen, den verdankt ihr quasi allen. Und jetzt ist so gesehen, wie es jetzt ja, wie es dasteht, wie sich offenbart, dass die Partei in einer finanziellen Notlage ist. Wir hatten auf jeden Fall ein sicheres Einkommen. Wer hat viel Geld sozusagen? Na, die Abgeordneten. Dann sollten die ja doch was abgeben. Also, mhm. Und zwar so quasi dauerhaft, um die Partei eben zu unterstützen finanziell. Mhm. Ja. Also das, es gibt dabei einfach verschiedene Aspekte zu betrachten. Was so eine Mandatsträgerbeiträge sind ja schon mal rechtlich nicht unumstritten. Mhm. Da will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil sonst reden wir jetzt eine Stunde tatsächlich nur über Mandatsträgerbeiträge. Okay. Ja. Das ist rechtlich unumstritten. Das geht rechtlich, ich sag mal so lala, unter bestimmten Voraussetzungen funktioniert das schon. Andere Parteien machen das ja, das ist ja bekannt. Wir haben auf dem letzten Bundesparteitag uns dagegen entschieden, ja. Gegen Mandatsträgerbeiträge. Also das ist zum einen der Punkt, dass das, was wir hier sagen, oder das, was ich auch auf meinem Blog dann vertreten habe, ist also nichts, was ich mir irgendwie habe alleine einfallen lassen. Das ist Parteimeinung. Ein großes Stück weit Parteimeinung. Da gibt es eben einen deutlichen Beschluss auch für auf dem Bundesparteitag. Von daher hatte mich dann schon von der Bundesschatzmeisterin so dieser Vorschlag mit den 2.500 Euro und so weiter schon stark gewundert. Aber okay. Ja. Ich verstehe ja, was damit gemeint ist. Also natürlich gehören die, zumindest die NRW-Abgeordneten oder auch spätere mögliche Bundestagsabgeordnete, gehören schon zu Gutverdienern. Das ist ja gar keine Frage. Und ich stehe auch dazu, dass eben, das habe ich ja eben schon gesagt, dass diese Mandatsträger auch ein Stück weit ja, gute Dinge in der Partei finanzieren sollen. Das fängt eben damit an, dass diese 1% gezahlt werden. Mhm. Auf einen NRW-Abgeordneten bezogen, sind das dann schon mal ja, ungefähr 1200, 1300 Euro im Jahr, mhm. Die man dann letzten Endes schon mal mehr hat. Und ich glaube, das weiß ich von jedem Einzelnen, mit dem ich hier darüber gesprochen habe, jeder von uns spendet halt eben dahin, wo ein Bedarf besteht. Ja, innerhalb der Partei, ja, ich sage jetzt einfach mal beispielhaft diese 100.000 Euro Aktion, die es jetzt im IT-Bereich gab, da habe ich auch für gespendet. Ich habe für andere Bereiche gespendet, ich habe für den Wahlkampf gespendet, ich habe ja fast 2 Monate Sonderurlaub auch genommen, ja. Der sozusagen auch so eine Art Spende ist, ja. Weil ich habe dafür kein Geld mehr bekommen von meinem Arbeitgeber. Ja. Das heißt, ich habe quasi 2 Monate mehr oder weniger auf Pump gelebt oder halt nur noch ein Teileinkommen dann auch gehabt. Also das macht jeder Abgeordnete. Jeder Abgeordnete gibt ein Stück weit, was er kann. Mhm. Aber, und das muss jeder vor Augen halten, eben nicht nur an die Partei, sondern auch an andere, ich sag mal, Organisationen oder irgendwelche wohltätigen Dinge, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das muss man sicherlich so akzeptieren, so wie es jeder persönlich dann für sich auch handhabt und vielleicht auch vorher schon so gehandhabt hat. Ich habe vorhin gesagt, ich habe das vorher schon so gemacht, ich habe vorher schon Organisationen unterstützt, ich habe auch vorher schon die Piraten unterstützt. Und das werde ich so in dem Maße verhältnismäßig weitermachen. Das nach eigenem Ermessen. Nach eigenem Ermessen. Ich werde mir das nicht vorschreiben lassen. Mhm. Das ist eine ganz klare Linie. Ich glaube auch nicht, dass wir jemals Mandatsträgerbeiträge einführen werden. Mhm. Wir müssen eben an den Stellen darüber reden, wie wir es hinbekommen, dass sich die Mandatsträger vernünftig an der Finanzierung dann halt eben beteiligen. Das, ja. ist, das ist halt eben wichtig dann unterm Strich. Dass da ja. Geld irgendwo fließen wird, ich glaube, das gibt es überhaupt keine zwei Meinungen zu. Ja. Glaubst du, dass es peinlich ist von anderen Parteien so ein bisschen, dass man jetzt, wir sind ja quasi pleite, offiziell, was heißt das nur so, wir brauchen Geld, wir haben kein Geld. Der politische Geschäftsführer Johannes Ponada, der bezieht Arbeitslosengeld 2, hat er bezogen. Mhm. Dafür wurde er dann stark kritisiert, dass er dann sagt, ja klar beziehe ich das, ich engagiere mich ja ehrenamtlich. Da hat man eben von mancher Seite gesagt, das darfst du nicht. Es gibt ja noch kein BGE, deswegen darfst du das ALG 2 auch nicht so behandeln, als wäre es das. Jetzt gibt es auch einen Aufruf dazu, Johannes Ponada finanziell zu unterstützen und der Grundgehalt zu zahlen. All solche Dinge. Glaubst du, dass die Außenwirkung da irgendwie negativ ist deswegen? Oder? Also ich glaube, dass die Diskussion, die wir jetzt auch in den letzten Tagen geführt haben, dass das insgesamt eine negative Darstellung über uns einfach mit sich bringt. Das sieht man ja auch so an den Kommentaren zu den verschiedenen Zeitungs- oder Online-Artikeln, die irgendwo da gewesen sind. Mhm. Ja, glaube ich, dass da was Negatives halt bei rauskommt. Wenn man sich das aber ganz genau anschaut, ist das, was wir hier gerade machen, völlig normal. Also es ist total normal, dass eine Partei, die noch vor einem Jahr super klein war und jetzt halt stark gewachsen ist, dass die finanziell nicht so schnell mitwachsen kann. Das ist völlig normal. Das wird sich aus meiner Sicht eben in den nächsten Jahren dann ergeben. Ich unterstelle einfach mal, dass wir weiterhin noch Wahlerfolge haben werden, dass wir auch in den Bundestag einziehen werden, dass wir nächstes Jahr in Niedersachsen in den Landtag einziehen werden und so weiter. Von daher wird sich das alles irgendwann ergeben. Mhm. Ja, es ist jetzt ein finanzieller Bedarf da für die Bundestagswahl. Es gibt aber auch Landesverbände, denen geht es finanziell gar nicht so schlecht. Ja. Auch unserem eigenen, da ist ja schon, glaube ich, ein bisschen Geld noch, sage ich mal, zur Verfügung. Und wir müssen diese Diskussion einfach führen. Ob die jetzt negativ in der Presse ist oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ist die Verantwortung von irgendjemandem, dass das der dass die Bundeskasse, sage ich jetzt mal, dass es der so schlecht geht? Es gibt eine Verschwörungstheorie. Okay, ja, super. die lautet folgendermaßen, die hat mir jemand erzählt, deswegen zeige ich es dir einfach mal vor. Bernd Schlimmer, der ja. Bundesvorsitzende, der war ja früher mal Schatzmeister. Ja. Genau. Und ich war damals noch gar nicht dabei. Ich bin seit Anfang des Jahres hier. Das ist für mich alles frisch. Ich krieg das nur erzählt. Damals wurde die Kasse nicht entlastet, als er das gemacht hat, habe ich gehört. Mhm. Und derjenige hat gesagt, Bernd Schlimmer, der sei im Verteidigungsministerium, der war sei vom BND, wer würde die Piratenpartei unterwandern. Mhm. Und deswegen wäre das vielleicht so eine Art Sabotageakt. Okay, das hat ja ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ist ja jetzt immerhin Vorsitzender. Ja. Also ernsthaft darauf geantwortet, ich denke nicht, dass jemand über einen so langen Zeitraum uns da tatsächlich unterwandern könnte, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn er das, wenn Bernd Schlömer sozusagen da ein Maulwurf wäre, dann hat er an der Stelle, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Ja. Dann ganz großen Respekt davor, dass er es da so weit geschafft hat. Ich denke aber nicht, dass er irgendwie schuld ist, dass die Bundespartei jetzt da zu wenig Geld hat. Ja, das ist halt einfach diese Theorie, also das ist das, was die Leute sagen, ja, das ist deswegen, weil es geht ja auch um Politik, um Außenpolitik und um Waffenexporte weil wenn die Piratenpartei quasi mehr Einfluss hätte, dann wäre es ja sehr wahrscheinlich, sage ich mal, dass wir beispielsweise von Waffenexporten zum großen Teil absehen würden. Ja, also meinst du, wir würden keine Leopardpanzer verkaufen? Oder davon bin ich echt fest überzeugt, ja, aber ich glaube schon, dass wir, ich habe gerade mit Frank Herrmann kurz gesprochen, am Weg hierhin, und was er gesagt hat, war, ist dir mal aufgefallen, dass es Wort Friedenspolitik, dass das gar nicht mehr auftaucht. Ja? Also jetzt in den Medien, im politischen Kontext, das gibt es kaum noch so. Mhm. Und das ist ja genau das. Und ich glaube schon, dass wir als Piraten generell friedenspolitisch orientiert sind. Und deswegen glaube ich schon, ja, dass wenn wir mehr zu sagen hätten, dann... Steht für mich auch völlig außer Frage. Ich denke aber trotzdem, also ich bin kein großer Fan von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Ja. Vielleicht hat irgendwann mal einer recht, der irgendwann mal Verschwörungstheoretiker war und fühlt sich dann wahrscheinlich megamäßig bestätigt. Ich liebe Verschwörungstheorien, weil die einfach halt so verschwörerisch sind und weil die so aufregend sind. Ja, die zu hören sind ja auch immer ganz interessant. Das ist voll geil, aber echt wirklich Hammer und so. Ich weiß nicht. Also... ist auch egal. Also weil wir können uns jetzt darüber unterhalten, dann monatelang, ob in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht wurde. Ja. Das hilft uns aber nicht weiter. Also es hilft uns ja nicht weiter, dann diese finanziellen Probleme in Anführungszeichen dann tatsächlich zu lösen. Wir müssen uns eben Gedanken machen, wie wir es in die Hand nehmen können, wie wir es lösen können. Wir brauchen nun mal mehr Geld, das ist Fakt. Ja. Wie gesagt, es gibt Landesverbände, da sind Gelder da. Es gibt auch NRW, wo meines Wissens vom Landesvorstand auch da schon ein Signal gegeben wurde, da auch finanziell den Bund dann halt zu unterstützen. Ja. Wir haben nun mal in NRW keine eigene Wahl im nächsten Jahr, also außer halt eben die Bundestagswahl, an der wir ja letzten Endes dann auch mit teilnehmen. Ja. Aber eben keine Landtagswahl oder keine Kommunalwahl. Aber die Bundestagswahl wird der Wahlkampf wird eigentlich hier von der Landeskasse finanziert? Oder von? Ja, das ist eben so eine grundsätzliche Frage, die ich mir selber eigentlich auch stelle. Ja. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, dass ein Bundestagswahlkampf so komplett von der Bundespartei finanziert wird und auch komplett so der Wahlkampf geführt wird. Wir hatten ja schon in NRW im Wahlkampf eigentlich so das Problem, dass nur die Anforderungen in den verschiedenen Kreisen allein in Nordrhein-Westfalen schon total unterschiedlich sind. Ja. Und wenn ich jetzt bei einer Bundestagswahl dann eben 16 Bundesländer unter einen Hut bringen muss, kann ich mir das noch sehr viel schwieriger vorstellen, als, ja, als es ohnehin schon irgendwie ist. Also ich glaube, da ist auch irgendwie so ein Mittelweg zu finden, was dann die Finanzierung von Werbemitteln etc. pp. Geht. Ja. Ich denke, die Bundespartei muss natürlich eine gewisse Infrastruktur stellen. Natürlich hat ein Bundespressesprecher etc. wird im nächsten Jahr ja Schweine viel Arbeit haben. Das wird auch nicht einer alleine schaffen. Ich meine, da existiert ja mittlerweile dann auch ein Team. Das ist auch eine Sache, die kann man sicherlich auch finanziell unterstützen. Mhm. Aber nicht so, wie es jetzt so in den letzten Monaten zum Beispiel mit dieser SK-Presse dann so im Background gelaufen ist. Also ich unterstütze nichts, was irgendwie, ich sag mal, intransparent arbeitet, ja, nach außen hin. Das findet sicherlich nicht meine finanzielle Unterstützung. Wenngleich ich der Meinung bin, ein Bundespressesprecher oder auch ein Sprecheteam muss sicherlich finanziell unterstützt werden. Aber dann müssen die Strukturen dafür stimmen. Ja. Und wie gesagt, das sind alles Sachen, über die müssen wir reden. Ja. Und müssen relativ schnell halt eben Lösungen finden, weil Bundestagswahlkampf ist nächstes Jahr. Aber eigentlich sind wir schon irgendwie auch mittendrin. Ja, ja, das ist ja auch innerhalb der Partei, weil das hast du gerade gesagt, dass du unterstützt das Presseteam, aber natürlich nicht sowas wie das, was jetzt zum Beispiel gewesen ist, weil da mit Dingen nicht einverstanden ist. Das ist ja generell so, wenn die Partei jetzt wächst, da verändert sich ganz, ganz viel. Das hat sich ja schon unglaublich viel verändert jetzt, auch durch den Einzug zum Beispiel hier im Landtag. Jetzt, wie siehst du das? Wächst das Ganze eventuell auch auseinander? Einfach dadurch, dass zum Beispiel jetzt praktisch betrachtet, theoretisch sind wir alle gleichwertig und Barrierefreiheit etc. An dem Tag, an dem ihr vereidigt wurden zu Abgeordneten, gab es hier unten eine Party mit Sekt und so. Aber man durfte halt nur rein, wenn man Abgeordneter war. Anders geht es halt nicht, weil halt eben es keinen Zugang gibt für andere. Das heißt, ihr seid bereits jetzt hier in einem Bereich, wo sozusagen für andere teilweise kein Zugang ist. Das ist tatsächlich so, wenn ich greife mir diese konstituierende Sitzung auf. Ich war total überrascht, dass ich nicht mal im Prinzip meine Familie hier einladen kann. Durftest du nicht? Nein. Also wir haben für die Fraktion, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube so 10 Eintrittskarten oder sowas gehabt. Ja. Also wo wir aus der Fraktion heraus ja 10 Leuten sozusagen Zutritt hier verschaffen können. Wir haben ja damals dann gesagt, okay, dann Landesvorstand war ja hier, beziehungsweise Presseteam, also haben uns dann für ein paar Piraten im Prinzip entschieden, also selektiv entschieden. Aber es ist schon, ich fand das schon ein Unding, dass ich selber nicht mal sagen kann, hey, ich möchte, dass an dem Tag meine Familie hier ist. Ja. Das ist ja ein besonderer Tag für uns alle dann gewesen, also für alle 20 gewesen. Das ging alles nicht. Also von daher, du hast da natürlich völlig recht. Ja, das ist eben Landtag. Hier sind natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten, also hier kann immer auch nicht jeder dann irgendwie reinkommen und dann hier einen Tag der offenen Tür sozusagen veranstalten, das geht nicht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas mit einer wachsenden Kluft oder irgendwie sowas zu tun hat. Wir müssen aufpassen, dass es das nicht gibt, ne? Das, guck mal, der Schmalenbach. Willst du ja auch einmal kurz mit ins Bild kommen vielleicht? Ja, nein, will ich nicht. Ach komm, du siehst gut aus. Das hat auch oft nicht oft jemand zu dir gesagt, oder? Das hat er nicht mehr gehört. Scheiße. Also, wir müssen natürlich aufpassen, dass keine Kluft entsteht. Das ist ganz klar. Wir haben jetzt eine Fraktion, 20 Abgeordnete. Wir haben vorhin darüber gesprochen, die Abgeordneten verdienen viel Geld. Ja. Die Fraktion hat auch noch ein großes Geldbudget zur Verfügung für Personal und so weiter, für Werbemittel, Fraktionswerbemittel natürlich auch. Ja, das ist ja genau das, weil also jemand, der jetzt quasi so in der Piratenpartei eher noch nicht aktiv ist, der muss Gehaltsverlust in Kauf nehmen, je mehr er sich engagiert sozusagen, ne? Und muss es Gas geben und hat trotzdem halt nicht die Möglichkeiten, die ihr natürlich habt, hier durch das Amt und für die ihr gleichzeitig noch finanziell entschädigt werdet. So, das heißt also, das ist jetzt, das passiert ja automatisch, oder nicht, dass das halt irgendwie so... Nee, ich glaube nicht. Also unsere Aufgabe ist eben, die Basis an so vielen Stellen wie möglich mit ins Boot zu holen. Ja. Ich glaube, das kriegen wir im Moment zumindest noch ganz gut hin und hoffe auch, dass wir das künftig eigentlich sogar noch besser hinbekommen. Ja. Wir müssen uns vernetzen. Wir haben hier professionelle Strukturen mit bezahlten Mitarbeitern, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, du hast vorhin Frank Herrmann angesprochen, dann arbeitet irgendjemand, ein fachlicher Referent, dann irgendwann für den Bereich Innenpolitik. Da muss natürlich die Schnittstelle geschaffen werden, um den Arbeitskreis Innenpolitik NRW, den da auch mit reinzubringen. Darüber reden wir aber. Also wir teilen uns ja auch hier noch in Arbeitsgruppen auf. Und uns ist ganz klar, dass wir natürlich Schnittstellen schaffen wollen, dass wir die Basis so weit wie möglich irgendwie mit reinbringen. Das funktioniert nicht hundertprozentig. Also hier wird, im Landtag wird nur mal tagsüber dann auch gearbeitet. Ich kann ja nicht morgens um 9 Uhr, ich sag mal, Mumble anschmeißen jeden Tag und dann ist jeden Tag AK-Innenpolitik sozusagen. Das funktioniert ja nicht. Ja. Aber ich muss eben gucken, dass Ergebnisse, die hier erzielt werden, mit der Basis ausgetauscht werden und umgekehrt genauso. Und ich glaube, wenn man da Hand in Hand zusammenarbeitet, dann wird das funktionieren. Ich denke, dass wir uns insgesamt als Partei professioneller aufstellen, dadurch, dass wir haben jetzt, wenn wir hier komplett sind, mit Personal ca. 60, 65 Leute, die für die Piraten hauptberuflich arbeiten. Ja. Und ich kann echt nur bitten, dass das von der Basis aus nicht als irgendwo da oben angesehen wird, da oben arbeiten welche im Landtag, sondern dass das einfach für die Partei auch gesehen wird. Da arbeiten 60 Leute oder 65 Leute. Ja. Ja, eben auch für die Partei, denn wir vertreten hier die Partei. Wenn wir hier erfolgreich im Landtag sind, ist das gut für die Partei. Ja. Ja, und umgekehrt genauso, wenn auch die Partei weiter erfolgreich zum Beispiel in anderen Landtagen ist oder bei den nächsten Wahlen und so weiter ist, ist das auch gut für uns. Mhm. Ja, das funktioniert nur Hand in Hand, das funktioniert nicht gegeneinander. Also sobald wir irgendwie gegeneinander arbeiten, wird das ganz schnell in die Hose geht. Das heißt also, wir haben die Möglichkeiten, auch wirklich alle mit einbinden, soweit das möglich ist. Und auch, ja, absolut. Da ist ja nämlich auch schon ein bisschen was passiert. Und zwar ist es bei der ersten Fraktionssitzung, bei der ich gewesen bin, da war das so, dass ich nicht einfach so rein durfte, sondern da musste ich von jemandem eingeladen werden. Mhm. Und jetzt hat es sich zufällig für mich so gegeben, dann hatte ich die Telefonnummer eines Abgeordneten, konnte den anrufen und der hat mich dann abgeholt an der Tür. Mhm. Hat nicht jeder. So, jetzt hat es sich aber schon geändert, richtig? Denn die Fraktionssitzungen sind öffentlich. Mhm. Das bedeutet, also ich darf einfach hier vorbeikommen und dann werde ich gefragt, was möchten Sie? Und dann sage ich zu der Fraktionssitzung der Piraten. Und dann sagen Sie da einen Namen, bitte. Also das ist ja in den Ausschusssitzungen bislang so üblich, hier im Landtag. Also die Ausschusssitzungen, normale Ausschusssitzungen sind öffentlich. Ja. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das heißt, da kann ich an diesen Ausschusstagen auch einfach hin und kann sagen, ich möchte halt eben den Ausschuss besuchen. Okay. Und solange da Platz ist in dem Raum, kommst du halt eben auch da rein. Ja. Und wir haben dann halt eben irgendwann auch gesagt, das muss eigentlich bei uns genauso laufen. Dass eben nicht angemeldet wird, sondern dass du einfach hier hinkommen kannst. Auf die Gefahr natürlich, dass du nicht mehr reinkommst, weil einfach der Laden schon voll ist. Aber das ist bislang zum Glück, sage ich mal, nicht passiert, dass jemand dann wieder nach Hause gehen musste. Das müsste jetzt mittlerweile funktionieren. Also ich habe jetzt noch nichts Negatives gehört, dass es irgendwie nicht geklappt hätte. Nichtsdestotrotz, wir haben für solche Fälle, wir haben mittlerweile auf unserer Blogseite auch so ein Formular eingerichtet, wo man sich sonst auch anmelden kann. Dann wird das auch namentlich hinterlegt, so wie ich es jetzt heute bei dir dann auch gemacht habe. Dann bist du eben angemeldeter Gast hier, kannst dann auch eben mit dem Auto in die Tiefgarage fahren und wirst auch einfach normalerweise dann einfach unten durchgelassen. Ne? Ja. Und das ist natürlich dann etwas einfacher. Aber wie gesagt, das ist so ein Punkt, den wir natürlich von vornherein gesehen haben, dass wir gesagt haben, hey, wir machen das öffentlich, also muss man auch ganz öffentlich nochmal hier reinkommen. Dass nicht jeder einfach so in den Landtag gehen kann, ist natürlich auch verständlich. Deswegen braucht man ja auch eben einen Personalausweis oder so, den man dann halt unten vorlegen muss. Da muss man ja durch die Sicherheitskontrolle und so weiter, ich denke, das ist klar. Aber das... dürfte ja auch. Ja, das ist interessant, weil ich meine, generell ist es sowieso schon ein Zeichen von Vertrauen, auch von euch gegenüber eigentlich allen Leuten, die euch besuchen wollen. Denn ich kann jetzt hier vorbeikommen, da jemand könnte reinkommen und im milden Fall sagen, ich möchte zu den Piraten und dann in der Cafete sich eine Kapuze aufziehen und sagen, ich bin Batman, guck mal, ich bin eine Fledermaus. Und dann ist das erstmal nur peinlich, dann werdet ihr angerufen und gesagt, der hat gesagt, der will zu euch. Und dann denken wir. Ja, gut, so, wenn hier Batman durch die Gegend läuft, dann wissen alle, dass er zu uns will. Wo soll er sonst hin? Richtig. Ich kann ja nur zu den Piraten kommen. Richtig, aber zum Thema Batman, da gab es ja einen Vorfall letztens in den Staaten. Ja. Der ist halt jemand, der verloren war und verwirrt in seinen Hassgefühlen, irgendwo in Kino reingelaufen und hat Menschen umgebracht. Ja. Das war bei ihm ja offenbar so, dass er sich einen Film gefahren hat auf den Joker. Aber es ist ja so, dass Politiker generell oftmals Zielscheibe sind von, sage ich mal, negativen Gefühlen, von Aggressionen. weil man eben unzufrieden ist mit der Politik und das persönlich festmachen will an Personen. Deswegen wird er ja unten gefilzt. Aber bisher ist da nichts passiert, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mich vorhin mit der Dame unterhalten, die hat mir gesagt, dass was sie normalerweise finden, sind höchstens Messer von Rentnern, die diesen Schälen von Äpfel dabei haben. Okay. Ja. Ja, weiß nicht. Also ich persönlich bewege mich auch auf der Straße ganz normal. Ja. Also ich gehe auch heute Abend, wenn ich es rechtzeitig schaffe, noch springe noch bei Aldi rein und kaufe noch ein paar Lebensmittel. Ja. Ohne dass irgendwie so ein Security-Typ hinter mir herrennt. Hast du eigentlich Bodyguards? Nein, natürlich nicht. Dein Chauffeur, du hast ja auch eine Limousine, ne, die du gestellt bekommst. Nee, ich nehme die nicht in Anspruch. Also bislang zumindest. Okay. Ich habe zwar dafür unterschrieben, dass ich theoretisch selber damit fahren kann und auch theoretisch auf den Fahrer zugreifen kann. Der Fahrer selber wird aber zurzeit anderweitig hier im Haus beschäftigt. Okay. Ja. Ich sehe bislang nicht den Sinn, jemanden Vollzeit für mich hier als Fahrer zu beschäftigen. Ja. Ja, ich habe vorhin ja gesagt, es gibt viele Einladungen und Termine, das ist schon so. Aber ich kann selber mit dem Auto fahren. Klar hat ein Fahrer einen Vorteil, der schmeißt dich vor der Haustür raus, ja, und du kannst direkt reingehen. Ja. Wenn du selber fährst, musst du halt einen Parkplatz suchen, aber ich krieg das hin. Ja, das ist Luxus, aber es ist auch dieses Prestige-Ding, ne? Weil ich bin zum Beispiel völlig falsch in deinem Job. Wenn ich in deinem Job wäre, ich würde nur durch die Gegend laufen und sagen, so, ich bin Vizepräsident, mich auch nur so ansprechen lassen und mit der Limousine durch die Gegend fahren. Also, ich bin ja auch da, das ist noch nicht endgültig entschieden. Es kann auch irgendwann sein, mir schwebt eine Lösung im Kopf, über die möchte ich im Moment noch nicht sprechen, weil ich das noch klären muss, ob das rechtlich dann so möglich ist. Da habe ich auch eine Frage. Darfst du eigentlich andere Leute theoretisch fahren lassen? Zum Beispiel, dass du darfst jetzt nicht sagen, zum Beispiel so, der Fis kommt vorbei und der ist hier, der muss abgeholt werden. Fahren Sie mal hin. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Oh, das ist so fies. Also ich darf, das Ganze hat auch tatsächlich einen Nachteil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich zu Hause abholen lassen würde und mich hier zum Landtag bringen lassen würde, dann muss ich das auch versteuern. Also das ist ein geldwerter Vorteil, den ich dann in dem Moment habe. Ja. Das ist also nicht so, wie man ja vielfach denkt. Jetzt fährt er da auf Staatskosten durch die Gegend. Das ist eine private Fahrt, wenn ich von zu Hause hier zum Landtag fahre. Das dachte ich. Wenn ich vom Landtag aus mich zu dem Termin nach Köln fahren lasse, dann ist das in dem Moment eine Fahrt für den Steuerzahler sozusagen, also in meiner Funktion hier als Vizepräsident oder als Abgeordneter. Das muss ich nicht versteuern, dafür muss ich auch nichts zahlen. Ja. Wie gesagt, von zu Hause hier hin, ne, sind, weiß ich, ungefähr 40 Kilometer. Ja. Das muss ich versteuern. Also, ja, da muss ich also letzten Endes tatsächlich auch Geld für bezahlen. Es ist also nicht so, dass man sowas geschenkt bekommt. Fakt ist, insgesamt sehe ich im Moment noch nicht den Sinn. Klar, es gibt ein paar Termine. Wenn ich alle Termine wahrnehme, die ich so an Einladungen kriege, dann sind es vielleicht, was weiß ich, bis zu 10 Termine oder sowas, die man dann irgendwie in der Woche noch extern irgendwo wahrnehmen könnte. Ja, für solche Termine wird es das vielleicht lohnen, aber ich weiß nicht, ob es sich dafür lohnt, einen Fahrer Vollzeit hier zu beschäftigen. Ja. Also das ist für mich etwas strange noch, der Gedanke. Also der wird dann natürlich die ganze Zeit warten, bis man irgendwie sich meldet. Man hat mir das erklärt, also der wäre halt morgens hier. Und wenn ich den nicht nutze, um mich zu Hause abholen zu lassen, dann ist der halt hier und wartet darauf, dass ich ihn anrufe und ihm sage, wir fahren irgendwo hin. Und das finde ich schon komisch. Ja. Ne? Also ich glaube, wenn ich dann, oder wenn wir irgendwie zu der Entscheidung kommen, dieses Fahrzeug dann, also das Fahrzeug ist ja sowieso da. Das steht da unten in der Tiefgarage rum und wartet eigentlich darauf, gefahren zu werden. Beziehungsweise wird momentan in dem Fahrerpool halt noch mit. Was für ein Auto ist das? Ich weiß gar nicht. Ich habe es noch nicht gesehen. Ist das so gepanzert und so? Ich weiß nicht, ob die Fahrzeuge tatsächlich auch gepanzert sind. Also ich weiß hier, die Fahrzeuge, wo die Ministerpräsidentin und sowas mitfährt, das sind gepanzerte Fahrzeuge. Wir haben uns das letztens mal zeigen lassen von unserem Sicherheitstypen. Die hat auch Leibwächter, oder? Ja. Also Fahrer, gucken wir mal, irgendwann werde ich eine endgültige Entscheidung treffen, wie wir das handhaben. Ich gehe momentan nicht davon aus, dass ich den Fahrer dazu nutzen werde, von hier oder morgens zu Hause abgeholt zu werden und mich hier zum Landtag bringen zu lassen. Das finde ich irgendwie einfach nicht sinnvoll. Es wären halt Luxusfahrten, aber die du ja sowieso versteuern müsstest. Also wäre dann sowieso mein eigenes finanzielles Problem, sage ich jetzt einfach mal. Also ich müsste es halt bezahlen an der Stelle. Aber wenn ich so einen Fahrer wirklich nehme, dann müsste er auch Vollzeit ja irgendwie beschäftigt sein. Das macht ja sonst auch gar keinen Sinn. Ne? Von daher. Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, über hier unten Einlasskontrolle und Batman. Ja. Was ihr meint. Ach, das ist Batman. Das ist Batman. Das ist Batman, ja. Batman ist da. Ich ganz kurz stören. Der Inge wollte sich gleich mit uns nochmal hinsetzen bezüglich der Webseite. Und ja. Ich hätte dann die Frage, wie lange ihr noch macht quasi. Also wir sind spätestens 3 Stunden fertig. Denke ich mal. Das ist prima. Wie viel wann wolltet ihr euch denn treffen? 20 Minuten Maximum. Wir haben alles klar. Ja? Ja. Okay. Ja, Batman. Batman, genau. Batman kommt jetzt nicht hier rein, auch nicht der Joker. Jetzt ist es so, trotzdem, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier reinkomme, muss ich mich ja filzen lassen. Was ja auch Sinn macht, aus den Gründen, die wir eben gesagt haben. Und wie gesagt, vielleicht mache ich ja den Batman, deswegen macht es bei mir auch Sinn. Ich hatte Angst vorhin, als du die Jacke angezogen hast. Dachte ich mir, du hast auch kritisch nachgefragt, genau. Musst du ja auch. Du bist ja, bist du eigentlich erst so irgendeine Art von Hausrecht hier, Vizepräsident? Also das Hausrecht hat die Präsidentin. Ja. Des Landtags. In ihrer Vertretung hat es dann der Landtagsdirektor. Ja. Und dann kommen wir auch irgendwann als Vizepräsidenten dann sozusagen. Ah, also ich glaube jetzt in der Sommerpause, ich weiß es bestimmt nur noch nicht, aber ich war hier schon wahrscheinlich ein paar Mal der wichtigste Mann im Haus. Ja, das ist der Chef vom ganzen Laden. Ja. Ja. Und jetzt guck mal, es ist so, dass halt viele Leute hier reinkommen und in der Regel passiert sowieso nichts. Und vor allem gibt es ja auch viele Leute, die mit euch zusammenarbeiten oder je nachdem, wie sich die Zusammenarbeit entwickeln wird, wie sehr die Basis mit eingebunden werden kann, also Basis, alle Basis, aber Leute, die nicht hier offiziell arbeiten, die eventuell auch regelmäßig dann hier vorbeikommen, um ihre Arbeit zu erledigen, die aber nicht angestellt werden. Mhm. Ist das denn zum Beispiel vorstellbar, dass man für die so eine Art neuen Status schafft für den Landtag? Das ist quasi so Mitarbeiter, die dann einfach halt normal reinkommen können, wie auch diejenigen, die hier angestellt sind? Also bislang gibt es tatsächlich nur den Status, dass man Mitarbeiter ist oder nicht. Ja. Ne? Also erst als Mitarbeiter, wenn also irgendjemand unter Vertrag nimmt, dann bekommt halt jemand diese Zugangskarte, dass er einfach so dann hier reingehst. Man müsste das klären, ob sowas möglich ist. Ja. Es ist ja irgendwie möglich. Also ich sag mal, auch die Pressevertreter, also die Mitglieder hier der Landespressekonferenz, die müssen sich ja auch nicht filzen lassen, wenn die hier zur Arbeit reinkommen. Okay. Ja? Ja. Und die sind ja auch nicht Angestellter hier von irgendjemandem. Also da gibt es ja schon irgendwo noch eine Regelung, sag ich mal, die am Rande dessen läuft. Wenn sowas irgendwie, wenn für sowas irgendwie Bedarf ist, muss man einfach drüber reden. Also der Landtag selber, die Verwaltung und so weiter ist flexibel. Ja. Man muss natürlich gucken, wenn man Sonderregelungen schafft, dann müsste diese Sonderregelung halt für alle geschaffen werden. Und dann muss man gucken, wenn natürlich dann nachher so ein Pool da ist, dass hier 3000 Leute irgendwie ständig raus und reingehen können, dann wird es wahrscheinlich irgendwann problematisch. Aber wenn sowas ist, dann müssen wir darüber reden. Dann stellen wir hier einen Antrag und dann wird er abgelehnt oder nicht abgelehnt. Wenn er abgelehnt wird, dann müssen wir darüber diskutieren, ob der abgelehnt werden durfte oder wie auch immer. Muss man sehen. Okay. Also falls das sinnvoll mal irgendwann erscheint, dann wird es auf die Tagesordnung eventuell kommen. Sowas. Okay. Jetzt hatte ich hier noch was, und zwar, Thema diplomatischer Umgang mit anderen Parteien. Das hatte ich dir ja schon mal in einer Mail geschrieben, dass ich deine Rede im Landtag sehr positiv aufgefasst habe, weil das halt eben sehr freundlich im Ton war. Das heißt, das klang so ungefähr, ja, das hätte man vielleicht anders machen können oder so und so, aber es war halt überhaupt gar nicht polternd. Null. Das ich sehr angenehm fand. Wie siehst du das denn überhaupt so, die Rolle der Piratenpartei hier in dem ganzen Gefüge? So irgendwie, ist das, verstehen wir uns mit allen sozusagen und gucken, wo kommt man auf einen Nenner und dafür dann mit allen natürlich freundlich umgehen? Oder ist es schon so, dass es krasse Gegensätze gibt, programmatische mit anderen? Wie ist das? Also klar gibt es ja programmatische Gegensätze. Das wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Dann wären wir wahrscheinlich auch gar nicht gewählt worden. Meine Auffassung ist, dass wir, oder dass es im Moment erstmal unsere Aufgabe ist, uns hier einzuarbeiten. Ja. In dem Moment natürlich, ich sag mal, auch mit offenen Armen hier durch die Gegend zu laufen. Und im Prinzip jeden, ich sag mal, vernünftig zu behandeln. Ja. Um auch selber vernünftig behandelt zu werden. Das ist meine Auffassung davon. Also ich denke nicht, dass wir hier reingewählt wurden, um jetzt hier nur rumzupoltern. Also wir wollen das Ding ja hier ernsthaft machen. Und ernsthaft, also wir haben jetzt nicht die absolute Mehrheit hier im Landtag. Wenn wir jetzt irgendwie 50% gekriegt hätten, dann sähe die Sache vielleicht anders aus. Dann könnten wir rumpoltern, wie wir wollten. Ja. Ne? Wir haben dann eine Mehrheit. Die haben wir nicht. Wir sind 20 Leute. Ja. wir 20 alleine können hier nichts bewirken, gar nichts. Ja. Ja, und diesen Punkt muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wir können hier nur was bewirken, wenn wir Abgeordnete anderer Fraktionen davon überzeugen, dass das, was wir gerade tun, sinnvoll ist. Ja. Und das ist unsere Aufgabe. Ja. Also wir werden ja nicht, wir werden unser Wahlprogramm hier in den 5 Jahren nicht zu 100% umsetzen können. Wir müssen über alles froh sein, was wir tatsächlich umsetzen können, was wir einbringen können. Wir haben ja schon Gesetzesvorschläge eingebracht. Ich nehme jetzt einfach mal beispielhaft die Verfassungsänderung, ne, wo er dann ein Bürgerentscheid dann halt letzten Endes dafür stattfinden soll. Ja. Entschuldigung, genau, das war die Kamera, die sagt, die Karte ist voll. Mal red ruhig weiter, ich tausche in der Zeit die Karte aus. Okay. Ja. Also wie gesagt, das ist eben unsere Aufgabe, dann ja, die anderen Parteien davon zu überzeugen, dass sowas eine sinnvolle Sache ist. Ja. Ja. Und das ist einfach der Punkt. Das funktioniert nicht durch Poltern. Also wenn wir jetzt hier nur rumpoltern und sagen, ihr seid alle doof und wir haben recht, dann wird kein Mensch zustimmen, dass das irgendwie ein sinnvoller Gesetzesantrag ist. Ja. Also diplomatischer Umgang mit den anderen auf jeden Fall. Und auch habe ich gesehen, du hast letztens was geschrieben, dass du mit der Frau Tina Pannes von der FDP auch irgendwo unterwegs warst. So, die ich auch zufällig kenne. So. Das war zu meiner Überraschung, dass die auf einer menschlichen Ebene ja durchaus teilweise angenehme Menschen sind. Auch FDP-Mitglieder. Ja, krass, oder? Ja. Also das ist eben auch so ein Punkt. Wir waren oder haben uns da kennengelernt auf einer Veranstaltung an der Uni Duisburg. Und dann unterhält man sich ja automatisch. Also für mich ist das selbstverständlich. Ich frage ja nicht erst, oder habe ja bislang auch nicht nachgefragt erst, welches Parteibuch irgendjemand hat, ne? Ja. Bevor ich mit dem ins Gespräch komme. Ja. Das machst du ja auch nicht. Ne? Also wenn du jetzt am Wochenende, ich sag mal, ein Bier trinken gehst, dann fragst du ja nicht erst, ob derjenige Piratenparteimitglied ist oder nicht. Also entweder findest du da jemanden sympathisch oder nicht sympathisch und dann redest du mit dem. Und hier ist es halt eben so, wir haben einen Job zu erfüllen. Ja. Klar findet man Leute sympathisch und auch Leute nicht sympathisch. Nichtsdestotrotz, mit beiden musst du irgendwie zurande kommen, klarkommen. Mit beiden musst du dich irgendwie versuchen auszutauschen. Und natürlich ist das Ziel, eben viele so piratige Ansätze dann eben zu vertreten und dann auch eben vielleicht irgendwann umzusetzen. Ja. Nur man muss sich, wie gesagt, immer wieder vor Augen halten, wir sind hier nur 20. Ja. Haben also nicht mal einen 10% Anteil hier. Und wir können nur einen Teil umsetzen. Wir können im Moment erstmal vielleicht auch nur einen gewissen Schwung so mit reinbringen. So ein bisschen einen anderen Politikstil halt. Mhm. Und das ist so der erste Schritt und das ist, glaube ich, wichtig. Also deswegen, ich bin ganz froh, also das soll jetzt kein Berlin-Bashing sein. Ne? Ich denke, die Berliner haben uns überhaupt hier die Türe überhaupt geöffnet, dass wir hier reingekommen sind. Dafür muss man denen ja ganz klar danken. Aber wir müssen diesen Stil ja jetzt nicht kopieren. Also ich muss mir nicht wie Klaus-Gerwald Brunner jetzt einen Blaumann anziehen, mit einem Blaumann hier rumlaufen. Ja. Du siehst, heute habe ich eine Jeanshose und ein Polohemd an. Auf der nächsten Plenarsitzung habe ich vielleicht wieder ein Hemd und eine Krawatte an. Das ist halt ganz, ganz unterschiedlich, so wie ich das selber auch finde, dass das für gewisse Dinge dann auch angebracht ist. Ja, weil man wird ja auch zuvorkommend behandelt. Du warst ja auf dem FDP-Sommerfest, warst ja eingeladen. Waren die nett im Allgemeinen, die Leute? Ja klar, man kommt mit den Leuten ganz normal ins Gespräch. Wir kriegen hier ein sehr positives Feedback, auch von den anderen Fraktionen. Ja. Ein positiveres wohl als die Linksfraktion das vorher hinbekommen hat, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja. Okay. Und von daher glaube ich, dass wir da vielleicht nicht alles, aber vieles richtig machen. Ja, ja. Ich glaube, im Vorhinein waren wir auch durchaus schon positiv auf die Piraten eingestellt. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, der Koalitionsvertrag. Ich bin ja Gott sei Dank kein Abgeordneter, ich musste den nicht lesen. Mhm. Ich nehme an, du hast reingeguckt. Ich habe den gelesen, ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch die Pressemitteilung dazu verpasst. In der Einleitung des Koalitionsvertrages, da standen ganz viele Sachen drin, die mir das Gefühl gaben, ach, die mögen uns, die möchten, dass wir da sind. So, das war irgendwie so, oder? Also der Koalitionsvertrag ist ein gutes Beispiel. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe den durchgearbeitet hier mit ein paar Leuten und ich glaube, da kommt allein irgendwie 46 Mal das Wort Transparenz oder sowas drin vor. Ja. Im Koalitionsvertrag noch vor 2 Jahren waren es irgendwie, ich weiß nicht, 16, 17 Mal. Ja. Das ist ja kein Zufall. Ja. Das ist jetzt kein Zufall, also hat jetzt kein anderer gesessen und hat irgendwie andere Wörter benutzt. Das ist eine Reaktion auf das Dasein der Piratenpartei. Das muss man ja ganz klar so sehen. Und da gibt es ganz viele Beispiele in dem Koalitionsvertrag, wo uns natürlich auch an vielen Stellen so die Hand entgegengestreckt wird, wo wir ja auch hier in den Sitzungen schon oft genug gesagt haben, dass das Dinge sind, die wir mit unterstützen werden. Mhm. Aber an anderen Stellen sind wir halt dann auch wieder dagegen. Also ja. Wir spielen jetzt nicht das dritte Rad da irgendwie innerhalb der Koalition. Aber wir haben von vornherein immer gesagt, dass was Sinn macht, werden wir mit unterstützen. Und das, was keinen Sinn macht, unterstützen wir eben nicht. Wir haben hier schon einen Antrag mit der CDU zusammen eingereicht. Und wir haben schon Anträge von SPD und Grünen unterstützt. Und manche Anträge unterstützt die halbe Fraktion positiv und die andere ist da negativ gegenüber eingestellt. Ja. Das ist, ich weiß nicht, ob man das von außen so bemerkt, aber das hat hier im Haus schon, ich sag mal, für Aufsehen gesorgt. Dass die halt gemerkt haben, hey, die stimmen irgendwie, die haben merkwürdiges Abstimmverhalten, aber irgendwie stimmen die sinnvoll ab. So ist zumindest der Eindruck, ja. Also die stimmen tatsächlich so ab, wie die persönlich halt eben der Meinung sind, dass die für irgendeine Sache abstimmen sollten. Und das ist einfach genial. Weil vielleicht verändert man damit ja auch das Verhalten der anderen, man ist ja anstecken, sowas. Hoffentlich. Im Prinzip eigentlich komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Und die lautet, nachdem wir gerade von der FDP-Party gesprochen haben, wann gibt es denn die erste Piratenparty? Ja, gute Frage. Also wir hatten eigentlich ja tatsächlich schon was in der Planung, so jetzt für Ende August oder Anfang September. Wir haben das gestern erstmal verworfen, weil die Möglichkeiten hier im Landtag jetzt nicht so uns gegeben wurden, sag ich mal, wie wir uns so eine Piratenparty vorstellen würden. Wir wollen da jetzt nichts übers Knie brechen. Also wir haben dann gesagt, wir schieben das einfach nach hinten, planen das längerfristig. Das ist halt eben, da wird es kein Sommerfest, vielleicht wird es ein Winterfest geben, vielleicht auch erst ein Frühlingsfest. Wir werden sowas machen, ganz sicher. Wir werden da sicherlich auch einen deutlich größeren Anteil an Basispiraten als Gäste hier haben, als das andere Parteien haben. Ja. Aber wie das genau dann ausgestaltet wird, müssen wir dann tatsächlich einfach mal schauen. Auch da vielleicht so der Aufruf an die Basis, wer da Ideen hat, sich da irgendwie einbringen möchte, meldet euch. Also wir können uns das alles angucken. Wir würden es gerne hier innerhalb des Landtags natürlich durchführen, weil wir natürlich schon gerne den Spagat so gehen wollen. Ne? Dass wir sagen wollen, okay, wir wollen hier schon andere Fraktionen einladen, vielleicht auch Minister einladen oder die Präsidentin und so weiter, das Präsidium. Aber wir wollen halt eben auch so eine Basisparty machen. Und so, das ist ein recht breiter Spagat, den man da bewältigen muss. Ich glaube, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und das ist ein Thema. Jetzt ist so eine Piratenparty halt eben nicht das wichtigste Thema. Deswegen haben wir jetzt erstmal gesagt, raus aus den Köpfen damit, irgendwann wieder mit beschäftigen. Mhm. Wir haben jetzt noch eine Einladung, die CDU hat jetzt auch irgendwie so eine Feier. Wir gucken uns das mal an jetzt, was die anderen da so machen und dann kann man daraus vielleicht auch ein bisschen lernen und macht dann halt mal was Richtiges Eigenes. Okay, mal gucken. Kopieren und dann besser machen. Ja, gutes Kopieren und schlechtes Verbessern, oder? Also so wie wir halt sind, denke ich. So, großartig. Dann will ich noch zum Schluss auf eine Sache hier zoomen. Warte mal, ich muss mal kurz die Kamera abstöpseln und zwar... wie gesagt, ich würde damit nur noch hausieren gehen, wenn ich Vizepräsident wäre. Aber du hast hier vorne hier ein Schild stehen. Ich bin hier bei Daniel Düngel, dem Direktkandidaten für Oberhausen. Ja, genau. Understatement. Und daneben steht dein Twitter-Name. Ja. Ervo Lupo. Was heißt das? Das heißt eigentlich RWO Lupo. Ja. RWO steht für meinen Fußballverein, also für Rot-Weiß Oberhausen. Das ist die Abkürzung. Und Lupo ist halt irgendwann mal so ein Spitzname sozusagen gewesen. Eine Lupo gab es schon überall, wenn du dich irgendwie registrieren wolltest. Es gibt schon immer irgendwie so ein Lupo und irgendwann ist da halt so ein RWO-Lupo raus gewesen. Ah. Aber lustig ist, die meisten sagen dann RWO-Lupo, so wie du es gerade auch gesagt hast. Das ist immer cool. Ne? Ja, oder RWO-Lupo finde ich auch super. Ja, man kann es halt nicht aussprechen. Nee, natürlich nicht. Ja. Also es ist RWO-Lupo für alle Zuschauer. Ein Mysterium aufgeklärt. Endlich. Ja, endlich. Ja, Daniel, vielen, vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Dass du Zeit genommen hast. Ja, danke schön. Und ich verabschiede mich dann auch von meiner Zuschauerschaft und Zuhörerschaft. Und vielleicht mit einem Blick aus deinem luxuriösen Büro. Was ist das hier? Das ist der Funkturm. Funkturm. So. Perfekt. Ablende. Okay. Cool. Yo. Ja, cool. Dankeschön. Gerne.